Erster Rehab Eam ging nach Sichem. Ganz Israel kam nach Sichem. Sie wollten ihn zum König machen. Zweiter Jerobeam war in Ägypten. Er hörte, dass König Salomo tot war. Jerobeam war vor Salomo geflohen. Dann kam Jerobeam aus Ägypten zurück. Dritter, die Leute riefen Jerobeam. Jerobeam und ganz Israel kamen. Sie sprachen mit Rehabeam. Vierter, dein Vater gab uns viel schwere Arbeit. Mach diese Arbeit leichter für uns. Dann werden wir dir dienen. Fünfter, Rehabeam sagte zu ihnen, geht für 3 Tage weg. Kommt dann wieder zu mir. Das Volk ging weg. Sechster, König Rehabeam sprach mit alten Männern. Sie hatten seinem Vater Salomo gedient. Er fragte, was soll ich diesen Leuten sagen? Siebter, die alten Männer sagten, sei freundlich zu diesen Leuten. Antworte ihnen freundlich. Dann werden sie dir immer dienen. Achter, aber Rehabeam hörte nicht auf die alten Männer. Er sprach mit jungen Männern. Sie waren mit ihm aufgewachsen. Sie arbeiteten jetzt für ihn. Neunter, er fragte sie, was soll ich diesen Leuten sagen? Sie sagten, mach die Arbeit leichter, die dein Vater uns gab. Zehnter, die jungen Männer antworteten ihm. Du sollst ihnen sagen, mein kleiner Finger ist dicker. Er ist dicker als die Hüften meines Vaters. Elfter, mein Vater gab euch schwere Arbeit. Ich mache eure Arbeit noch schwerer. Mein Vater schlug euch mit Peitschen. Ich schlage euch mit Skorpionen. Zwölfter, Jerobeam und das Volk kamen am 3. Tag. Sie kamen zu Rehabeam. Der König hatte gesagt, kommt am 3. Tag wieder. 13. Der König gab ihnen eine harte Antwort. König Rehabeam hörte nicht auf die alten Männer. 14. Er sprach zu ihnen, wie die jungen Männer geraten hatten. Mein Vater gab euch schwere Arbeit. Ich mache sie noch schwerer. Mein Vater schlug euch mit Peitschen. Ich schlage euch mit Skorpionen. 15. Der König hörte nicht auf das Volk. Gott wollte es so. Gott wollte sein Wort wahr machen. Er hatte durch Ahia zu Jerobeam gesprochen. 16. Ganz Israel merkte, der König hörte nicht auf sie. Das Volk sagte zum König, wir haben nichts mit David zu tun. Geht nach Hause, Israel. Alle Israeliten gingen nach Hause. 17. Aber Rehabeam war König über die Israeliten. Das waren die Leute, die in den Städten von Juda lebten. 18. König Rehabeam schickte Hadoram. Hadoram war der Aufseher der Arbeit. Die Israeliten warfen Steine auf Hadoram. Er starb. König Rehabeam floh schnell nach Jerusalem. 19. So trennte sich Israel vom Haus David. Das ist bis heute so.